Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, herzlich willkommen zur vierten Vorstandssitzung des Landesvorstandes der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, heute am 23.09.2021 um 20.32 Uhr. Ich wurde gebeten, heute ein bisschen schneller zu machen, weil wir noch einiges in NÖ haben etc. pp. Deswegen fangen wir direkt an. Wir sind mit 5 Mitgliedern des Landesvorstandes beschlussfähig. Das heißt, wir können direkt beginnen mit der Genehmigung des letzten Protokolls, das Protokoll vom 9.09. Gibt es da irgendjemanden, der dagegen ist oder Anwände hat? Dann würde ich euch bitten, euch im Pad einmal einzutragen, dass ihr dafür, dagegen oder Enthaltung seid für das Protokoll vom 9.09. Ich gebe euch dafür jetzt ein paar Sekunden Zeit. So, die Namen füllen sich. Wenn der Wilk sich noch einträgt, bitte im Pad. Das dauert noch einen kleinen Moment. Bist du denn dafür, dagegen oder enthältst du dich? Ich bin dafür. Ich muss nur gerade eben nochmal meinen zweiten Kanal machen. Gut, damit ist das Protokoll vom 9. September genehmigt, einstimmig angenommen. Super, vielen Dank. Dann kämen wir direkt zu den Berichten des Landesvorstandes, beginnt mit Wilk. Bitte, du hast das Wort. Okay, ich versuche es in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit hinzukriegen. Also, nein, ich habe in den letzten 7 Tagen reichlich Arbeit gehabt. Wir haben natürlich wiederum einige Tickets bearbeitet. Insgesamt natürlich noch deutlich unter dem Zeichen der Wahl. Also Rechnung für Wahlkampfmaterialien bekommen, weitergeleitet in die Schatzmeisterei. Wir haben für den Versand von Wahlkampfmaterial, was ja schwerpunktmäßig in den letzten 14 Tagen stattgefunden hat, haben wir reichlich Tickets eröffnet, beziehungsweise dann diese Tickets auch bearbeitet untereinander, sodass halt eben alles vernünftig geordnet ist, Bestellungen, Versendungen und letztendlich das Ticket für die einzelnen VKVs. Das hat ganz gut geklappt, obwohl es vorher eigentlich gar keine Absprache, wie wir es laufen könnte. Und wir werden, denke ich mal, aus der Arbeit für den Bundeswahlkampf sicherlich gute auch Ergebnisse für den Landtagswahlkampf haben. Wir haben Material bekommen. Wir konnten, also ich konnte, das war dann halt auch meine Aufgabe, wir konnten oder ich konnte 2000 Kugelschreiber verschicken, weil wir hatten erst blaue und dann also lilafarbene und dann haben wir unsere orange Kugelschreiber noch rechtzeitig bekommen vor dem letzten Wochenende, so dass das passend war. Dann hatten wir einiges an Material im Flyer bekommen. Wir konnten insgesamt bisher wirklich, ich glaube, fast 9000 NRW-Flyer und alle Bildung- und Transparenz-Flyer, insgesamt 14.500 Flyer unter die Leute bringen. Die sind dementsprechend abgefragt worden. Wir haben viele Anfragen für so Einmalpakete bekommen, die wir letztes Mal rausgehauen haben. Auch das ist ganz gut gelaufen. Wir haben das hier alles über mein Büro abgewickelt. Das war eine ganze Menge Postarbeit, die ich gemacht habe. Hat aber auch Spaß gemacht. Jedenfalls in Sachen Verpackung und Briefporto und Größe von Paketen bin ich jetzt gut informiert. Das ist gar nicht so einfach gewesen, da die beste und schnellste Lösung herauszubekommen. Ja, dann gab es einige Telefonate bezüglich zum Beispiel eines Direktmandates. In Düren gab es da Probleme, da wurde relativ viel, oder habe ich relativ viel telefoniert, um da ein bisschen die Wogen zu glätten. Wir haben dann in dieser Woche war das, die erste größere Sitzung gemacht, zu gucken, was können wir denn eigentlich alles aus 3 Ressourcen herausbringen ins Wahlprogramm. Da hatten wir eine sehr produktive Sitzung am Montag, die von 19:30 bis 23:30 ging. Das ist schon wirklich sehr lang und das ist durchaus auch nicht unanstrengend, aber es hat halt Spaß gemacht, weil so konstruktive Arbeit ist in letzter Zeit so ein bisschen verloren gegangen, weil auch die Personen oder die Menge halt einfach nicht mehr da ist, eine große Arbeitskreissitzung zu machen. Es waren 3 Ressorts, es war Bildung, Kultur, Sport, Pflege und Familienprogramm. Und ja, das war also auch einer der wichtigen Punkte, weil wir müssen ja auch irgendwie mal ans Wahlprogramm denken. Gut, das war's. Vielen Dank. Wenn es keine Fragen spontan gibt, würden wir zu Vaku weitergehen. Ich habe einige Presseanfragen bekommen, telefonisch, schriftlich und so weiter bearbeitet. Wir hatten ja beschlossen, dass wir neben der Aufstellungsversammlung auch ein LPT machen. Da habe ich die Wiki-Seite angelegt und den Einladungstext überarbeitet. Und am Dienstag habe ich den Obereichwald in der Folge-F-Sitzung vertreten. Gestern habe ich die nachgemachten Schlüssel für die LGS abgeholt. Die liegen jetzt bei mir. Hallo. ja, dann sonstige Tickets zur Kommunikation. Wir haben den Wikipedia-Eintrag von den Piraten NRW aktualisiert. Und ich habe Vorbereitungen für ein Wahlkampftreffen gemacht. Da gibt es in Kürze Infos und eine Einladung. Das war's. Auch danke für deinen Bericht. Wegen dem Schlüssel schreibe ich dich mal später an. So, dann kommen wir zu meinem Bericht. Ich habe vergessen, was reinzutragen. Ich versuche das jetzt kurz zusammenzuschustern. Also, ich war auf der anderen Team PolGF-Sitzung am 14. Dann war ich jetzt letzten Freitag im NRW-Stream zusammen mit Wilk. Thema Wahlalter ist sehr gut angekommen. Am Samstag habe ich im SH-Stream sozusagen NRW mit repräsentiert. Als junger Pirat, ich habe allgemein noch viele Tickets bearbeitet, ein bisschen Mundpropaganda für die Piraten gemacht, allgemein Wahlkampf. Ich habe ansonsten im Hintergrund Social Media natürlich gemacht. Wir haben auf Facebook weiterhin Wahlwerbung geschaltet und auch heute nochmal einen neuen Post rausgebracht. Das heißt, da haben wir nochmal geguckt, wie funktioniert Wahlwerbung etc. pp. Im Hintergrund läuft auch mit, dass wir nicht nur auf Facebook schalten, sondern woanders. Und zusammen mit Hergon planen wir weiterhin neue NRW-Streams und ja, das ist von mir soweit. Und dementsprechend würde ich weitergeben nach Bali ist nicht da, Daniel ist nicht da, dann geht's nach Recklinghausen. Bitte. Jo, Hallöchen zusammen. Also ich war im Urlaub und konnte euch da leider bei den vielen Sachen nicht groß unterstützen. Ich bin ein bisschen auf Zugangsjagd, weil ich ja den Daniel bei der Mitgliederverwaltung unterstützen möchte. War viel auch mit ihm noch in Kontakt, so ein bisschen Vorbereitungen, wenn ich dann loslegen kann und nur ein paar Tickets bearbeitet. Das war's. Auch dir vielen Dank. Dann kämen wir zu Isam. Du hast das Wort. Bei mir für war das aber sehr zeitaufwendig. Ich habe, also ich weiß nicht, Stockfotos sehen sich manchmal Kreise vor den Augen. Auf jeden Fall das Sherpa Media war bei diversen, weil ich. Auch dir danke für den Bericht. Gibt es zu den Berichten oder an jemand persönlich irgendwelche Fragen, auch aus dem Zuhörerraum? Das scheint jetzt spontan nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zu den Berichten Statistik. Die lese ich jetzt einfach mal schnell vor, da der Balli auch nicht da ist und was sagen kann. Da haben wir einmal Mitglieder. Gemeldet haben wir 1543 Mitglieder. Davon stimmberechtigt sind 879. Das ist der Stand vom 11.07.2021. Dann haben wir einen Barkassenbestand von 137,58. Auf dem Girokonto der Sparkasse Düsseldorf sind 73.799,88 €. Auf dem Girokonto ebenfalls Sparkasse Düsseldorf 189.153,19 €. Und das Renditekonto zählt 10.005,52 €. So. Die Auflistung der VKV-Konten folgt in den nächsten Tagen. Gibt es dazu erstmal Fragen? Das scheint auch nicht. Wir kommen jetzt tatsächlich sehr schnell durch. Dann kommen wir zu den Terminen. Am Akten. Da ist jemand im Sprechraum. Oh, Frank, bitte, du hast das Wort. Hab dich übersehen, sorry. Ich habe eine Frage, auch wenn der Balli scheint heute ja nicht da ist. Ihr habt ja nur die Kontensalden jetzt von den Banken. Gibt es irgendwann eine Zahl, wie hoch das 20% Wahlkampfbudget aussieht, was eigentlich laut unserer Satzung separiert werden müsste? Oder war das schon mal Thema bei euch? Also, wir haben jetzt erst die Zugänge. Das war natürlich auch erstmal ein bisschen schwierig. Wir haben aber darüber noch nicht gesprochen, über das Wahlkampfbudget, müssten wir aber tun. Wie gesagt, fände ich total klasse, weil, wie gesagt, wir haben das ja separat in der Satzung, dass das ein Sonderposten ist. Aber wie gesagt, die Zahlen sind nie öffentlich mal bekannt gegeben worden. Aber über 5 Jahre müsste da ja auch eine größere Summe entstanden sein. Lassen wir uns überraschen. Wie schon gesagt, der Zugang besteht erst lass mich lügen, Bali hat eben gesagt, heute Morgen. Alles klar. Gut, der Frank ist wieder aus dem Sprechenraum gegangen. Die Frage wurde beantwortet und ich denke mal, der Bali wird dann auch noch spätestens in der nächsten Vorstandssitzung einen Wasserfall darüber labern können. Kommen wir zurück zu den Terminen, falls jetzt jemand spontan in den Sprechenraum geht. Das scheint nicht so, wir müssen uns ja hier dran halten heute. Termine am 26.09., also jetzt am Sonntag, ist die Bundestagswahl, das heißt auch, auch Wahlkampf. Ich habe schon gehört, es soll auch noch jetzt Samstag und morgen Infostände geben in NRW. Dann haben wir am 4. Oktober die Festveranstaltung 75 Jahre Landeszentrale für politische Bildung. Am 15. bis 17. Oktober den CSD in Düsseldorf. Und am 23. und 24. Oktober die Aufstellungsversammlung und den Landesparteitag NRW 2000. Die Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl 2022 und den LPT NRW 21-2 in Herne. Der Link zum Wiki ist da im Pad. Und steht jetzt zwar noch nicht drin, aber vielleicht kleiner Hinweis für alle, die Plakate gehangen haben. Die müssen auch wieder abgehangen werden. Und zumindest hier in den Kommunen ist das so, die müssen spätestens eine Woche nach der Wahl ab sein. Das heißt, ihr solltet einplanen, nächste Woche Plakate abhängen. Gibt es dann zu diesen Terminen irgendwelche Fragen oder Hinweise? Auch das ist schon nicht der Fall. Dann sage ich mal, am 26.09. feiern wir natürlich alle den Einzug in den Bundestag. Und denkt dran, nächste Woche Plakate abhängen, weil sonst stellt die Kommune das der Partei in Rechnung. Nur als Hinweis. Dann kommen wir zu den Anträgen an den Landesvorstand. Da haben wir noch einmal den Antrag 47305-2 Antrag, Open-Antrag von Jamie vom 1. September. Den hatten wir letztes Mal meines Wissens nach vertagt und behandeln ihn jetzt. Der Landesvorstand möge beschließen, eine Beauftragung mit dem Ziel, ein Open-Antrag-ähnliches Portal aufzubauen, auszuschreiben. Die Begründung könnt ihr im Pad lesen. Da gab es letztes Mal eine kleine Diskussion zu. Und ich würde die auch wieder eröffnen. Also ich sehe den Antragsteller leider nicht im Zuhörerraum. Habt ihr irgendwelche Infos darüber noch erfahren können, über diesen Antrag? Da ist jemand im Zuhörerraum. Frank, bitte. Ja, als kurzer Hinweis, da ich diese Frage auch schon mal gestellt habe. Ja, es ist richtig, dass dieses Uraltsystem, was nicht mehr lauffähig ist, immer noch auf einem Bundesserver vorhanden ist. Das, was ich aber auch sagen kann, es müsste komplett neu gemacht und programmiert werden, damit es auf dem aktuellen System lauffähig ist. Bisher gab es keinen, der sich diese Arbeit gemacht hat, weil die kommunale Arbeit ein sehr schlechtes Bereich war. Das, was ich aber gut fände, und das ist auch eine Idee, die eigentlich jetzt nach der Bundestagswahl umgesetzt wird, ob halt Landesvorstände sich daran beteiligen möchten, so ein Portal komplett neu aufzubauen mit entsprechender Kostenbeteiligung. Aber wie gesagt, das alte Open-Antrag würde so aktuell nie lauffähig werden. Gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, wir hätten letztes Mal gesagt, oder beziehungsweise Daniel hätte gesagt, dass er sich da nochmal drum kümmern wollte und nochmal Infos einholen wollte. Es steht auch im Pad nochmal, Daniel hat letztes Mal gesagt, ich würde es auch gern schieben, damit Verschiedenes noch geklärt werden kann. Ist jetzt natürlich blöd, dass er heute nicht da ist. Dann schieben wir das nochmal. Gut, dann sind alle damit einverstanden, dass wir den Antrag ein weiteres Mal vertagen? Ja. Ja, wir können nichts anderes ruhig bleiben, leider. Gut, damit wird der Antrag auf die nächste Landesvorstandssitzung vertagt. Dann haben wir den Antrag 474394, kurzfristiger Antrag für die Vorstandssitzung von Frank. Der Antrag ist heute eingegangen. Der Landesvorstand beschließt neben dem bereits beschlossenen Landesparteitag für die weitere Erstellung und Einreichung von Anträgen zum Landeswahlprogramm 2022 folgende hybride Landesparteitagstermine bereits festzulegen. Da haben wir vier verschiedene Termine, die sind im Pad einzusehen. Und ich weiß, der Frank ist auch im Zuhörerraum, vielleicht möchte er da kurz noch was zu erläutern. Ja, es geht ja darum, ihr habt vor 14 Tagen beschlossen, die Aufstellungsversammlung, um einen Landesparteitag zu erweitern. Das würde bedeuten, bis morgen Abend 0 Uhr müssten Anträge eingereicht werden, was natürlich sich zwar schon ein bisschen gegründet hat. Ich rechne aber mit sehr wenig Zulauf, um ein Wahlprogramm zu verabschieden. Das Wahlprogramm ist zwar von 2017, aber wer wirklich die Historie kennt, da sind viele Inhalte, die noch wirklich von 2012, vom damaligen Einzug drin sind, wo wir auch einfach nur darauf aufgebaut haben. Das heißt, es müsste grundsätzlich übertragen werden. Das, was nicht geht, ist ja diese Fortführung und Dauerparteitag. Ich weiß, dass wir das technisch nicht hinbekommen, kurzfristig unsere ständige Mitgliederversammlung oder BEO einzuberufen. Und deswegen war meine Überlegung, nach Rücksprache mit einigen, mehrere hybride Parteitage mit bestimmten Themensetzungen zu machen, sodass mehrmals Anträge eingereicht werden können, sodass wir eigentlich spätestens Anfang Dezember oder Anfang Januar auch dann das Wahlprogramm komplett haben. Dafür müsstet ihr aber diese Parteitage ausberufen, weil halt die ständige Mitgliederversammlung so stark geändert werden müsste, da sie im Moment rein technisch so nicht umsetzbar ist, wenn man das durchliest. Da müssen wir ja in Orten Veranstaltungen durchführen. Am Ende warst du jetzt abgehackt. Sorry. Muss ja immer ein bisschen drauf achten. Nein, bei der ständigen Mitgliederversammlung, die wir ja einberufen könnten, müssten wir so viele Orte einberufen, wo wir keine Menschen mehr haben. Deswegen müsste diese Satzung erstmal am 23.10. geändert werden. Gut, ich gebe das jetzt mal zur offenen Diskussion hier in die Runde und bitte um Wortmeldungen. Uwe Eichwald, wie du schon sagtest, der Antrag ist gerade quasi vorhin erst reingekommen. Wir haben normalerweise eine Antragsfrist von mindestens 24 Stunden. Ich habe den jetzt trotzdem mal hier reingepastet. Wir hatten ja, Frank, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil du die letzten Male ja auch nicht da warst, auch immer dazu gesagt, dass wir auf jeden Fall noch einen Landesparteitag brauchen. Wahrscheinlich voraussichtlich irgendwie im Januar, um das Programm zu beschließen. Der Parteitag, den wir jetzt haben werden im Oktober, ist auf keinen Fall ausreichend für das Wahlprogramm, denn der Fokus liegt ja auf jeden Fall auch auf der Aufstellungsversammlung. Wir haben den Parteitag einberufen, falls es schon Wahlprogrammanträge gibt. Aber wie gesagt, es wird noch einer folgen und sehr viel Zeit wird uns nicht bleiben an diesem Wochenende. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, diese ganzen Wochenenden zu binden, also die Mitglieder zu binden, an diesen Wochenenden teilzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Landespartag im Januar, der sich ausschließlich um Wahlprogrammanträge kümmert, da wesentlich sinnvoller ist. Ja, die grundsätzliche Idee war ja, dass wenn wir nach dem 23.10. müssen wir ja Unterstützungsunterschriften sammeln, aber ohne Programm ist das natürlich auch etwas schwieriger. Wir kennen die Probleme vor einer Bundestagswahl. So, und wie gesagt, es bedeutet ja nicht, das gesamte Wochenende Parteitag zu machen, sondern das sind jetzt nur Terminvorschläge. Man könnte ja auch einfach sagen, man trifft sich von 14 bis 20 Uhr und macht dann halt nur diese Themenparteitage, wo wir uns wirklich alle, die mitmachen wollen, dann drauf spezialisieren können. Muss nicht heute beschlossen werden. Für mich war es nur halt einfach, dass es heute mal angesprochen wird, weil wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Nur wie gesagt, ich würde da nicht bis Januar warten, bis wir dann irgendwo ein Wahlprogramm machen, weil wir müssen die Bürger ja irgendwo überzeugen, weil ich für Sonntag nicht den großen Erfolg rechne und nicht mir einig bin, dass ich mit Obereichwald nach Berlin gehe. Also die Arbeit am Programm ist ja unabhängig von einem Landesparteitag. Der Landesparteitag, der soll Anträge haben und darüber diskutieren und abstimmen. Die ganze Antragsarbeit muss ja im Vorfeld gemacht werden. Dazu brauchst du keinen Landesparteitag, dafür musst du Leute finden, die am Programm arbeiten. Also die Idee, die der Frank da hat, ist durchaus berechtigt. Ich habe mir auch schon lange Gedanken gemacht, wie man das am geschicktesten gestalten kann. Und wir sind natürlich wirklich zeitlich, liegen wir deutlich zu spät. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man natürlich kurzfristig auf Veränderungen eingehen möchte. Also wenn jetzt am 27. klar ist, wie es in NRW weitergeht nach der Bundestagswahl, da bricht das große Hin- und Herrennen aus und wir haben aber am Freitag den Termin schon für die erste Einreichung der Wahlprogrammanträge, dann ist das schon, ja, ich sag mal, man kann nicht schnell darauf reagieren. Also ich kann nicht darauf reagieren, was nächste, übernächste Woche plötzlich passiert und kann dann Anträge nicht umgestalten, das Wahlprogramm individuell anpassen. Von daher ist die individuelle Anpassung mit diesen Terminen sicherlich eine Idee. Auf der anderen Seite müssen wir wieder betrachten, dass wir nicht so viele Menschen haben, die an Programmen arbeiten. Was ich sicher sagen kann, ist an dieser Stelle, dass wir Anträge reinbekommen werden. Wir arbeiten ja intensiv mit mehreren Leuten dran, dass bis morgen 24 Uhr Anträge da sind und die reichen dann auch für einen Tag aus. Das heißt also, da kann man schon mal intensiv diskutieren. Und gerade zum Beispiel der Antrag für Wahlalterabsenkung ab 14, da gibt's super Ideen, wie man das auch, ich sag mal, so hinbekommt, dass Menschen da sehr Interesse dran finden und sagen, hey, das ist eine gute Idee. Solche Sachen würde ich gerne natürlich auch direkt nach dem nach der Aufstellungsversammlung haben, damit wir damit Wahlwerbung auch machen können und sagen können, hier, da stehen wir für. Ne? Also das ist ja auch so Generationskonflikt auflösen, Digitalisierung, das sind ja so unsere Themen. Wie wir das dann der Januar wiederum als zweiter Parteitag, als Wahlprogrammparteitag vielleicht auch zu spät ist und dass wir da, ich sag mal, spontaner agieren müssten, das haben wir noch nicht diskutiert, wie man das lösen kann. Also, was machen wir jetzt mit dem Antrag? Formell, weil er sich nicht umsetzen lässt, also ne, gut gemeint mit den Themen und konkrete Tage, wir müssten die konkreten Tage übernehmen, könnte ich jetzt so nicht zustimmen, weil ich nicht weiß, wie wir das hintereinander kriegen. Ich muss ja auch Technik und alles drum und dran, das muss ja alles passen. Und ein Antrag, der jetzt vor einer Stunde reingekommen ist und ich hatte noch nicht mal Zeit, mit irgendjemandem zu telefonieren, außer mit Frank, das ist zu kurzfristig. Ne? Nochmal, Idee gut. Sicherlich kann man Teil des Antrags in einen neuen Antrag ummünzen und eventuell schauen, dass wir vor Weihnachten, also noch in diesem Jahr, einen kurzfristigen Wahlprogrammparteitag hinbekommen. Es war ja auch nur, um die Diskussion zu starten, weil es sind ja nur noch 234 Tage. Wie gesagt, das muss nicht heute beschlossen werden, aber wie gesagt, ich fände es gut, wenn ihr im Kontakt bleibt, sondern ihr notfalls sowas ja auch im Umlauf beschließen könnt. Nur wie gesagt, ich rechne damit, dass morgen vielleicht maximal 5-6 Anträge reinkommen und damit kann man nicht irgendwo punkten und ich möchte eigentlich früher punkten als wie beim Bundestagswahlkampf. Das ist ja richtig, also es werden mehr als 5 sein. Ich hoffe, du stellst den Antrag auch, das 2017 Programm zu löschen. Das wäre schon mal auch ein Anfang, denn da gebe ich dir auch recht, die 2017er in der Historie auf 2012 aufbauen und sicherlich komplett überarbeitet werden müssen. Ich gebe zu bedenken, dass wir beim Open Slides, das wir verwenden, den Sonntag erstmal noch eventuell offen lassen können. Wir können, wenn wir weitere Wahlprogrammparteitage kurzfristig einberufen, uns auch nochmal über die satzungsbedingten Termine unterhalten. Wir haben ja die Möglichkeit auch laut Satzung sehr kurzfristige Einladungen rauszuschicken, wenn dringender Bedarf da ist. Das würde ich bei uns dann auch im Wahlprogramm so sehen. Und dann haben wir die Möglichkeit beim Open Slides, brauchen wir keine Briefwahl, wenn wir Hybrid machen. Das heißt, wir können also das, was wir in Open Slides an Abstimmungen haben, gleich dementsprechend als gegeben setzen. Und das wäre halt interessant. Das heißt, wir sollten es dann nochmal schauen, ob wir im Anfang Dezember vielleicht da, du hast einen Termin genannt, 22.11. oder 4.5.12. da wirklich eine Veranstaltung hinbekommen. Also das, was ich dem neuen Vorstand einfach mache, da wir die umfangreichste Satzung haben. Ja, also meine Idee war wirklich, deswegen mal ein Meinungsbild hier aus dem Vorstand, die ständige Mitgliederversammlung eigentlich einzuberufen, die Zeiten drastisch zu verkürzen, ja, um dann halt zu sagen, deswegen, wir brauchen das ja gar nicht mit der Briefwahl oder sonst was, weil wir haben ja in der Satzung stehen, dass wir das alles über ständige Mitgliederversammlung laufen lassen können. Weil das ist meine To-Do für morgen eigentlich noch, diese ständige Mitgliederversammlung anzupassen, sodass wir nicht wie jetzt aktuell 43 Tage warten müssen, sondern dass wir wirklich im 14-Tages-Rhythmus oder im 3-Wochen-Rhythmus abstimmen können. So, wir haben noch jemand anderen im Sprechenraum, von daher bitte, du Silberlein, du hast das Wort. Ja, schönen guten Abend. Nur noch mal zur Erklärung. Was der Wilk gerade gesagt hatte, das bezog sich rein auf das Wahlprogramm. Wenn wir andere Sachen abstimmen, brauchen wir dennoch das entsprechende Briefwahlverfahren. Nur die Wahlprogrammsachen können wir direkt in der Rumslice abstimmen. Genau, ja. Also das, ne, Aufstellungsversammlung und Satzungsänderungsanträge müssen dementsprechend an dem Sonntag raus. Das heißt, es wäre ja auch wichtig, die Satzungsanträge auch an dem Tag oder an den beiden Tagen zu behandeln. Also die werden dann sicherlich auch vorrangig herangezogen, weil die müssen dann auch in die Briefwahl, werden dann dementsprechend auch viel später erst offiziell werden. Und bei dem Wahlprogramm sind wir da nicht so eng gebunden. Darf ich einen Vorschlag machen? Aber sicherlich doch. Da Satzungsänderungen und Personenwahlen, sprich Landesliste etc. sowieso in die Briefwahl kommen, sollten wir versuchen, AV und die Satzungsänderungsanträge an dem, was ist das, 23. durchzukriegen. Das heißt, wir können dann am 24. sofort die Briefwahl starten für diese Geschichte und haben dann am 24. selber noch genügend Zeit, uns mit den dann entsprechenden Wahlprogrammanträgen zu befassen, sodass wir zeitgleich dann schon die Briefwahl für die in anderen Sachen von Samstag dann auf den Weg schicken können. Genau. Kleine Anmerkung, bei dem LPT werden wir auch nochmal versuchen, ein Landesschiedsgericht zu wählen. Das kommt auch noch auf uns zu. Das ist mir durchaus bewusst. Naja, also wir können auch schnell. Ne? Also wenn wir uns bemühen, halt versuchen, wirklich uns aufs Wesentliche zu konzentrieren, dann geht das auch. Wir haben halt die Möglichkeit, dass wir, wenn wir am Sonntag einige Anträge haben, dann dementsprechend schon ab Montag, wenn sie in Open Slides halt Zustimmung finden und die doppelte Anzahl von Ja-Stimmen gegenüber den Nein-Stimmen haben, danach am Montag bei der Sammlung oder beim Beginn mit der Sammlung der UUs dann auch schon damit Werbung zu machen. Gut. Nochmal eine Frage. Was machen wir denn jetzt mit dem Antrag? Also abstimmen tun wir den ja jetzt anscheinend nicht. Von daher, was machen wir mit dem? Ungültig zurückweisen. Frank, willst du deinen Antrag zurückziehen? Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ich kann ihn auch zurückziehen. Ich möchte den lieber diskutiert haben und dann nach Sonntag, nachdem wir wissen, wie viele Anträge eingegangen sind, lieber nächstes Mal diskutieren mit klaren Terminen oder was auch immer. Aber wie gesagt, ihr könnt ihn auch formell abweisen, weil er ist so nicht zeitgemäß eingegangen. Trotzdem danke für die Behandlung. Gut, dann sage ich dir jetzt, ne, stell gerne dann nochmal einen Antrag, wenn wir auch drüber gesprochen haben, dann weisen wir den jetzt formell zurück, weil er nicht fristgerecht eingegangen ist, aber wir sind grundsätzlich gewillt, darüber zu diskutieren, haben es bereits getan und freuen uns dann auf einen fristgerecht eingegangenen Antrag. So, das waren die Anträge. Dann kommen wir zu den Umlauf. Einmal abstimmen vielleicht. Achso, danke. Gerne. Also, wir lehnen den Antrag von Frank jetzt ab, weil er nicht fristgerecht eingegangen ist. Sind wir alle dafür? Bitte einmal ja oder nein. Nee, wir sind dagegen. Was? Also wir sind gegen den Antrag, so müssen wir abstimmen. Ach so, ja. Sind wir gegen den Antrag? Moment. Also wenn die Frage jetzt lautet, ob wir gegen den Antrag sind, müssen wir ja quasi dafür stimmen, um dagegen zu sein. Deswegen bitte ich drum, den Antrag bitte so abzustimmen, wie er jetzt auch da steht und nicht, um jetzt neue Fragestellungen da reinzusetzen. Ja, also es geht darum, diesen Antrag von Frank anzunehmen oder abzulehnen. Gut, dann bitte ich jetzt einfach um Abstimmung von diesem Antrag. Wir fangen von oben an bei mir bin ich ganz oben, dann sage ich jetzt einfach nein, ich bin dagegen. Und gehen wir weiter zu Tatjana, bist du dafür oder dagegen? Dagegen. Paco? Dagegen. Wilk? Dagegen. Isan? Damit ist der Antrag einstimmig abgelehnt, beziehungsweise dagegen. Vielen Dank. Aber trotzdem danke für die Idee, Frank. Ja, die Idee war ja, da ihr morgen ja dann die Einladung rausschickt, dass das eventuell mit aufgenommen wäre. Aber gut, ich nehme es zur Kenntnis. Gut, nach dieser etwas losten Abstimmung, ein bisschen frischer Wind, kommen wir jetzt wieder zu den Umlaufbeschlüssen. Da hatten wir einmal Finanzantrag 473710, Wahlkampfausgaben Bundestagswahl 21. Antragsteller ist Malt, zwei Unterstützer waren da. Und der VKV Leverkusen beantragt 400 Euro für die Bereitstellung für Wahlkampfmaterial. Der Antrag wurde angenommen und ist 6 Monate gültig für Leverkusen. Dann haben wir noch einen zweiten Umlaufbeschluss gehabt, 473827, die Antrag Bahncard 50, Antragsteller bin ich, der Landesvorstand möge ein Budget von 61,90 Euro beschließen, wurde auch angenommen, das heißt, ich fahre jetzt kostengünstig für den LV durch Deutschland. So, das waren die Umlaufbeschlüsse. Dann kämen wir zum Punkt Aktuelles aus den Kommunen. Da haben wir einmal einen Link zum Wiki mit dem bisherigen Stand. Und sonst nichts stehen. Hat da jemand irgendwas spontan zu sagen? Auch das war nicht der Fall. Wir müssen ja weiterhin hier schnell durchkommen. Wahlkampfkoordination. Auch da wieder Link zum Wiki mit dem bisherigen Stand. Und wieder nichts stehen. Aber ich glaube, da gibt es jetzt was zu sagen. Auch nicht. Nichts zur Wahlkampfkoordination. Gut. Der Fragen. Ah, ich sehe es gerade auch. Ja. Ja gut, dann kommen wir zum Punkt sonstiges, / wichtiges. Thema. Auch da steht nichts, außer dreimal Thema. Möchte da irgendjemand was anmerken? Auch das war nicht der Fall. Dann haben wir wichtige Links und Hinweise. Bitte tragt eure Infostände in den Infostandkalender. Der Link ist im Pad. Die Mitgliederversammlungen und sonstige Veranstaltungen ebenfalls bitte eintragen. Auf diese Weise erhält der Landesvorstand Kenntnis und ist versichert, das Ganze. Wisst ihr ja bestimmt bereits. Dann haben wir die wichtigen Listen. Die Änderungen bitte ins Wiki eintragen. Dann haben wir die vier Links da zu Kommunalpiraten und den Wiki-Dingern. Auch da scheint jetzt erstmal nichts Neues. Gut. Und dann käme jetzt der NÖ-Teil, dann würde ich sagen, schließe ich diese Sitzung jetzt und dann gehen wir in den NÖ-Teil über, wenn niemand was dagegen hat. Ich sehe Leute im Sprechenraum. Bitte. Ja, Suko, mach du als erstes. Okay, vielen Dank. Kann man mich hören? Ja. Wunderbar. Ganz kurze Frage nur. Verschiedene Infostände, ich gucke in dem Wiki, sehe aber nichts, weil Oberreichweite hat es ja irgendwie gesagt, da gibt es so verschiedene Infostände. Und ich wüsste gerne wo und würde da gerne hinfahren und vielleicht auch helfen oder was weiß ich. Unter anderem am Samstag in Herne. Samstag in Herne. 10 Uhr. Kurze Anmerkung, also das war jetzt ein Appell an alle Infostandbetreiber, dass sie sich da eintragen sollen. Also da steht jetzt tatsächlich noch nichts drin, aber wie bereits gesagt, in Herne ist einer und ich weiß, im Rhein-Neckar-Kreis sind auch welche am Samstag und Sonntag. Mhm. Beim Kalender ist ja nichts, ne? Okay, danke. Wie gehe ich wieder raus? Ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht geguckt. Also jetzt für das Wochenende steht da gar nichts drin. Der letzte, der drin steht, ist vom 5. September in Düsseldorf. Also der Kalender ist leer. Deswegen glaube ich, war der Appell nochmal, dass da Leute sich eintragen, recht angemessen. Gut, Harry, du bist immer noch im Sprechenraum. Gibt's noch was? Ja, eine Frage an den Wilk, ob er mich noch braucht wegen LPT 21.2. Oder ob ich Feierabend machen kann. ja, ich glaube, dass grundsätzlich wir für die Aufstellungsnahme LPT, soweit das klar haben, wir werden sicherlich, das werden wir vielleicht auch nochmal im Arbeitstreffen besprechen, schauen, was morgen passiert und können dann Samstag schon etwas mehr sagen und werden dann sicherlich auch nochmal auch auf deine Hilfe zurückgreifen wollen, oder ich will das auch nochmal machen, für die zweite Veranstaltung, die dann vielleicht in diesem Jahr geschehen wird, also aufgrund der Anregung von Frank, das vielleicht nochmal zu gucken, ob man das ein bisschen dynamischer gestalten kann. Aber für heute ist auf jeden Fall, danke dir erstmal, alles, glaube ich, geklärt. Alles klar, dann verabschiede ich mich in den Feierabend und wünsche euch noch einen schönen Abend. Dir auch, danke. Auch ein Danke von mir. Und jetzt ist keiner mehr im Sprechenraum, das heißt, ich komme nochmal zurück. Der nächste Termin ist der 7.10. wie immer um 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Das heißt, wir freuen uns auch da wieder, wenn ihr die Landesvorstandssitzung NRW begleitet und Fragen stellt oder Anmerkungen liefert oder was auch immer. Und damit würde ich die heutige Sitzung um 21.11 Uhr schließen und in den NÖ-Teil übergehen. Danke fürs Zuhören. Danke für die Leitung. Danke. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.